الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir waren angekommen beim Fiqh auf Seite 45 über die Gefäße. Haben wir darüber geredet oder noch nicht? Noch nicht. Gut. Gefäße, in denen das Tahur Wasser aufbewahrt wird. Was war denn nochmal bitte Tahur? Reinigend. Reinigend. Also an sich rein. Es ist selbst rein, aber es hat noch eine Eigenschaft. Es ist reinigend. Milch ist was? Tahir. Warum? Es ist rein, trink wie du willst, aber kannst du damit Wudu machen? Geht nicht. Es ist also nicht Tahur. Tahur also bedeutet an sich rein und es ist reinigend. Also Gefäße, in denen das Tahurwasser aufbewahrt wird, können aus verschiedenen Materialien bestehen. Sowohl erlaubten als auch unerlaubten. Wenn sie aus unerlaubten Materialien bestehen, wie Gold und Silber, hat dies dann einen Einfluss auf die Tahur-Eigenschaft des Wassers? Bleibt das Wasser dann immer noch Tahur? Und wenn nicht, ist dann der Wudu aus solchen Gefäßen erlaubt? Wir haben ja über die Arten des Wassers geredet. Jetzt schwebt das Wasser natürlich nicht in der Luft. Du brauchst natürlich ein Gefäß, wo du das Wasser lagern kannst und woraus du das Wasser entnehmen kannst. Gab ja früher keine Wasserhähne. Die Frage ist jetzt, was darf ich als Gefäß benutzen zum Wudu und was darf ich nicht? Und da kommen wir zu den erlaubten Gefäßen. Grundsätzlich betrachtet sind alle Gefäße tahir. Also alle Gefäße sind rein. Und man darf sie verwenden, selbst wenn sie wertvoll und sogar mit Perlen besetzt sind. Das ist eigentlich der Grundsatz. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Das ist der Beleg. Wo ist jetzt der Beleg? Da steht ja nichts von Gefäßen. Auf Deutsch, er ist derjenige, der für euch alles erschaffen hat, was es auf der Erde gibt. Und woher weiß ich jetzt, dass die Gefäße erlaubt sind? Hier gibt es keinen einzigen Buchstaben über Gefäß in dieser Ayah. Nee, die Ayah ist der Beleg. Wir bleiben beim, noch nicht die Hadith. Ja, was ist der Beleg? Genau. Und wie hast du das erkannt, dass er nichts verboten hat? Genau, weil in der Ayah steht, er ist derjenige, der für euch alles erschaffen hat, was es auf der Erde gibt, für euch. Für uns bedeutet, wir benutzen es. Ja, das, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ah ja, alles, gibt ja auch Schweine auf dieser Welt. Also gemäß der Ayah ist Schweinefleisch halal. Was sagen wir dem dann? Weil er wird dir sagen, ja Sekunde mal, du belegst jetzt, du nimmst diese Ayah als Beleg, dass die Gefäße halal sind und hier steht nichts von Gefäßen. Und du argumentierst und sagst, ah ja, Allah Azza wa Jalla hat ja alles gesagt. Ja, dann ist es auch für mich erlaubt zu sagen, Schweinefleisch ist auch erlaubt oder Alkohol zum Beispiel. Und wenn du mir sagst, ja, aber es steht nicht, dann werde ich genauso argumentieren wie du und sag, ah ja, aber Allah Azza wa Jalla hat gesagt, alles. Was ist die Antwort? Ja? Genau, da sagen wir, dann hast du einen Fehler. Warum? Weil es gibt noch andere Ayat, die diese allgemeine Regel einschränken. Das heißt, du darfst nicht mit dieser Allgemeinheit hier argumentieren. Allgemeinheit im Sinne, alles ist erlaubt. Warum? Weil diese Allgemeinheit wurde durch eine andere Ayah eingeschränkt, in der eben Schweinefleisch und Alkohol verboten wurde. Ja, und so müssen wir im Fiqh-Verfahren in dieser islamischen Rechtswissenschaft, wenn wir eine Ayah finden, die etwas erlaubt, dann müssen wir gucken, gibt es denn eine andere Ayah, die das einschränkt oder nicht. Allah Azza wa Jal hat uns in diesem Vers Folgendes klar gemacht. Alles ist ursprünglich gesehen Mubah. Was heißt denn bitte schön Mubah? Erlaubt. Ja? Erlaubt. Und hier müssen wir mal ganz kurz einige Wörter uns noch mal vor Augen halten. Es gibt 5 Urteile bezüglich der Gebote. Entweder etwas ist Mubah, also es ist erlaubt. Was bedeutet denn, dass es erlaubt ist? Und was bedeutet, dass es nicht verboten ist? Also, du wirst dafür nicht bestraft, wenn du es machst. Und du wirst dafür auch nicht belohnt, wenn du es machst. Also, das Tun und das Unterlassen ist gleich. Das Tun und das Unterlassen ist gleich. Wie zum Beispiel? Schlafen. Wirst du belohnt fürs Schlafen? Wirst du bestraft, wenn du nicht schläfst? Nicht. Außer natürlich, man übertreibt es, ja, und man wird dann krank oder kommt sogar zum Sterben. Dann ist es wieder was anderes, weil dann schadest du deinem Körper. Aber hier gibt es etwas Wichtiges. Al-Mubah, wozu du nicht belohnt wirst, wenn du es tust, und nicht bestraft wirst, wenn du es nicht tust, kann belohnt werden. Das Schlafen kann belohnt werden. Wie? Ja? Barakallahu fik. As-Salaf sagten, ich erwarte die Belohnung für meinen Schlaf, so wie ich die Belohnung erwarte für mein Gebet. Wenn ich bete, erwarte ich eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Gleiche gilt auch, wenn ich schlafen gehe. Wie? Ja? Genau. Durch die Niyyah, durch die Absicht. Wenn ich schlafen gehe mit der Absicht, ich möchte mich erholen, um aufzustehen, um zu beten. Damit ich für den nächsten Tag Kraft habe, um zu beten. Dann werde ich für den Schlaf belohnt. Und das ist eine Kenntnis, die dir so viele Belohnungen hinzufügt. Da musst du aber es beabsichtigen, das ist, ohne jetzt zu sagen, oh Allah, hiermit beabsichtige ich zu schlafen mit einer, das spricht man nicht aus, sondern das ist im Herzen. Man fasst diese Absicht. Gut, das ist Al-Mubah. Was haben wir noch? Wir haben Haram. Was ist Haram? Wenn man das tut, kriegt man Sünde aufgeschrieben, Allah kann einen dafür bestrafen, wenn er einen nicht ergibt. Und wenn ich es nicht tue? Genau. Haram wird definiert, oder die Auswirkung des Haram ist, des Verbotenen, die Umsetzung wird bestraft und die Unterlassung wird belohnt. Wer Alkohol trinkt, wird bei Allah Azza wa Jalla bestraft, außer er vergibt. Und wer es unterlässt, wird belohnt. Und das ist etwas Fantastisches. Dass du weißt, wenn ich nicht Alkohol trinke, werde ich belohnt. Wenn ich nicht Schweinefleisch esse, werde ich belohnt. Wenn ich nicht mir etwas anschaue, was Allah verboten hat, werde ich belohnt. Das Unterlassen des Haram wird belohnt. Das ist Haram. Aber wenn man es tut, dann wird man dafür bestraft, wenn Allah Azza wa Jalla es so entscheidet, denn es gibt Sünden, da entscheidet Allah, ob jemand bestraft wird oder nicht. Außer was für eine Sünde? Wo man auf jeden Fall bestraft wird. Schirk. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah verzeiht es nicht, dass man ihn neben ihm jemanden beigesellt, und verzeiht alles, was darunter ist, wem er will. Also wir haben Mubah, wir haben Haram, wir haben Makruh. Was ist Makruh? Verabscheuend, also nicht wünschenswert. Und wie ist die Definition oder die Auswirkung? Das Unterlassen von Makruh wird was jetzt? Das Umsetzen von Makruh wird nicht bestraft. Und das Unterlassen von Makruh wird belohnt. Was ist der Unterschied zwischen Makruh und Haram also? Ja? Also, wenn ich es umsetze. Haram, wenn ich umsetze, werde ich bestraft. Makruh, wenn ich es umsetze, werde ich nicht bestraft. Aber in beiden Fällen, wenn ich es unterlasse, werde ich belohnt. Dann haben wir, was? Mustahab. Was bedeutet Mustahab? Wünschenswert. Und die Auswirkung ist? Wenn ich es umsetze, werde ich belohnt. Wenn ich es unterlasse, werde ich nicht bestraft. Und dann haben wir was? Wajib. Was ist das? Verpflichtend also. Die Auswirkung ist was? Wenn ich es nicht mache, werde ich bestraft. Und wenn ich es mache, werde ich belohnt. Das sind also 5 Urteile, religiöse Urteile. Er sagt jetzt hier, der Verfasser, Hafizahullah, alles ist ursprünglich gesehen Mubah. Also alles ist ursprünglich gesehen, erlaubt also, umsetzen oder unterlassen ist gleich. Und Tahir, also rein, solange die Verwendung eines Materials nicht als Haram, Haram war was nochmal? Umsetzung wird bestraft, Unterlassung wird belohnt. Solange das Material nicht als Haram oder das Material als Najis erklärt wird. Was ist denn Najis? Unrein. Wir werden noch sehen, was für Materialien Najis sind. Also wenn es weder Haram noch Najis ist, bleibt die Verwendung Mubah, also erlaubt, und das Material Tahir. Die Regel, auf Arabisch Asl, gilt für alle weltlichen Dinge. Welche Regel denn? Ja? Genau. Die Regel lautet, alles, was Allah erlaubt hat, ist erlaubt, oder andersrum, alles in weltlichen Sachen, was Allah nicht verboten hat, ist erlaubt. Also alles ist grundsätzlich erlaubt, bis ein Beleg aus Koran und Sunna vorhanden ist, der uns erklärt, dass es Haram ist. Okay? Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, gib mir den Beleg, dass Wasser trinken halal ist. Was ist dann die Antwort? Wir sagen dann, es wurde nicht verboten. Wasser wurde nicht verboten. Erklär mir, dass Buchschreiben halal ist. Beleg mir das. Es wurde nicht verboten. Erklär mir, dass Mikrofon benutzen erlaubt ist. Beleg mir das. Es wurde nicht verboten. Also bei weltlichen Sachen, nicht religiösen Sachen, keine gottesdienstlichen Sachen. Ich meine mit religiös gottesdienstlich. Bei weltlichen Sachen gilt die Regel, alles ist erlaubt. Mach, was du willst. Wann hörst du auf? Erst, wenn etwas verboten wird. Dann heißt es, bei der Ibadah, bei den Gottesdiensten, ist es genau umgekehrt. Alle Handlungen sind grundsätzlich verboten, bis es erlaubt wird. Ein Beispiel. Kommt jetzt jemand her und sagt, ehrlich gesagt, ich möchte mal meine Seele erziehen und bändigen. Ich gehe jetzt mal in die Wüste, mittags, und steht dort 3 Stunden unter der Sonne. Lillah subhanahu wa ta'ala. Das mache ich für keinen anderen. Und ich sage euch auch nicht, dass ich es machen werde. Und wann ich es machen werde. Mache ich einzig und allein. Nur Allah sieht mich dann. Was sagen wir dem? Dann sagen wir Bid'ah. Ja, Habibi, alles Bid'ah bei euch. Warum denn Bid'ah? Ja? Und wer sagt das bitte schön, dass erst der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht haben muss oder gesagt haben muss? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, heute habe ich mir der Jungs vollkommen, dass wir den Propheten dann vorwerfen, dass er uns etwas, dass er unvollständig uns die Religion unterlassen. Genau, barakallahu fik, ja? Im Koran steht geschrieben, Gehorsam an den Gesandten und seinen Befehl. Genau. Al-Bid'ah, die Erneuerung in der Religion, und da geht es um gottesdienstliche Handlungen oder Glaubensangelegenheiten. Wenn jemand sagt, es gibt zwei Götter, das ist eine Bid'ah. Ja? Oder wenn jemand sagt, Gott ist unwissend, das ist eine Bid'ah. Also in Glaubensfragen oder in gottesdienstlichen Handlungen, Ibadat, reden wir von Bid'ah. Da soll jetzt keiner kommen und sagen, du Mubtadi'a, du benutzt ein Mikrofon. Sagen wir, das ist kein Gottesdienst. Das Mikrofon benutzen ist kein Gottesdienst. Ja, es ist eine weltliche Angelegenheit. Also gilt die Regel, es ist halal, solange nichts verboten wurde. Jetzt kommt jemand und sagt, ich will in der Sonne stehen für Fisabilillahi tabaraka wa ta'ala. Ich möchte, dass ich meine Seele erziehe. Ist doch eine gute Absicht, oder nicht? Dann sagen wir aber, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat das nicht getan. Und er hat uns auch nicht aufgefordert, dies zu tun. Und wie der Bruder sagte, wenn du nun etwas machst aus gottesdienstlichen aus gottesdienstlicher Absicht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du weißt mehr als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du weißt etwas, was er nicht weiß, und das ist ja unmöglich. Oder nee, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gewusst, er hat es uns aber nicht gesagt. Und das bedeutet natürlich, dass er unvertrauenswürdig wäre. Und natürlich ist er, sallallahu alaihi wasallam, der Vertrauenswürdige. Ja? Es gibt ja Leute, die argumentieren, zum Beispiel mit diesem Hadith, dass der Prophet gesagt hat, der ist nicht Islam. Jeder, sallallahu der eine gute Sunna in den Islam einführt, der wird dafür belohnt. Ja. Der Hadith, jeder, der eine Sunna einführt, der bekommt dafür die Belohnung aller Menschen, die ihm nachahmen. Das ist, dieser Hadith befasst sich natürlich mit den Angelegenheiten, die nicht neu in der Religion erfunden werden. Denn noch einmal, die Regel lautet im Islam, ich darf mir keinen Hadith herauspicken, ohne die anderen Hadith mir anzuschauen und die anderen Ayat. Und ich werde sehen, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, man amila amalan, laysa alayhi amruna fawarad, wer etwas tut, was wir nicht befohlen haben, dessen Tat ist ungültig. Und diesen anderen Hadith, man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah, also wer etwas im Islam an Gutes einführt, der bekommt die Belohnung dafür und die Belohnung aller Menschen, die ihm nachahmen. Wenn ich dieses beide vereine, dann weiß ich, aha, es geht hier nicht um Neuerfinden, sondern es geht um Wiederbeleben einer Sunna, die in Vergessenheit geraten ist. Jetzt kommt einer und sagt, okay, ich hab's kapiert. Also ich darf keine neue Ibadah erfinden, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat und nicht aufgefordert hat zur Umsetzung. Dann sagt er, alles klar. Das Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet. Er hat gebetet. Salat al-Subh, Jungs, das sind nur zwei Raka'a. Und wenn ich schon aufwache, ja, und wenn ich mir schon diese Mühe mache, dann will ich vier beten. Warum denn zwei? Kommt jemand und sagt, ich bete Subh ab jetzt vier Raka. Und bitte jetzt nicht sagen Bitte. Weil beten ist ja keine Bitte. Was sagen wir jetzt dem? Ja? Man wird, du wirst nicht bestraft, dass du betest, sondern dafür, dass du die Sunna nicht gemacht hast. Weil der Prophet hat es so nicht gemacht. Was hat er nicht so gemacht? Also was hat er geändert hier? Ja, was? Die Anzahl. Dann sagen wir guten Morgen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam durch Koran oder durch Sunna eine bestimmte Anzahl festgesetzt hat bei einer Ibadah, bei einem Gottesdienst, dann darfst du diese Anzahl nicht ändern. Du kannst nicht daherkommen und sagen, ich bete Subh 4 oder Maghrib 4 oder Isha 2. Warum nicht? Weil die Anzahl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam festgesetzt wurde, die darfst du jetzt nicht mehr ändern. Weder mehr noch weniger machen. Okay, gut, aber was ist, wenn die Ibadah nicht mit einer bestimmten Anzahl festgesetzt wurde? Was ist dann? dann darfst du es so oft machen, wie du möchtest, aber du darfst keine Anzahl festlegen. Warum nicht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Anzahl festgelegt hat. Ein Beispiel ist Zikr. Wenn jemand daherkommt und sagt, ihr müsst jeden Tag 3000 Mal La ilaha illallah sagen. So, warum 3000 Mal? Ja, 3, das ist eine schöne Zahl und 3000, das ist sehr schön und das, die Form von dieser 3, nicht wahr? Und so weiter und so fort. Und deswegen 3000. Dann sagen wir, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir sollen jeden Tag 3000 Mal La ilaha illallah sagen? Du bist gegen La ilaha illallah. Ach, ich bin nicht gegen La ilaha illallah. Aber du darfst hier keine Sache einführen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht eingeführt hat. Also, wenn es eine bestimmte Zahl gibt, 4 Raka'a Dhuhr, 2 Raka'a Subh, dann darfst du diese Zahl nicht ändern. Wenn es keine bestimmte Anzahl gibt, dann darfst du keine Anzahl erfinden. Du darfst nichts machen in der Ibadah, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Kommt der Mensch und sagt, okay, ich habe es verstanden. Fasten ist eine Ibadah oder nicht? Er ist eine Ibadah. 30 Tage beziehungsweise 29 oder nicht? Genau, 29 oder 30, je nachdem, ob man die Mondsichel sieht oder nicht. Super. Ehrlich gesagt, Ramadan im Sommer hat mich fertig gemacht. Ich werde nächsten Ramadan im Winter fasten. Dann sagen wir dem was? Aber jetzt nicht Bid'ah sagen. Was sagen wir dem? Tut mir leid. Bid'ah. Warum denn jetzt schon wieder Bid'ah? Fasten habt ihr doch gesagt, ist erlaubt. Und die 29 Tage, da habe ich mich auch dran gehalten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Sagen wir noch einmal guten Morgen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine bestimmte Zeit festgelegt hat, darfst du sie nicht ändern. Hat er eine feste Zeit für Ramadan festgelegt? Natürlich, warum heißt es denn Ramadan? Weil es im Ramadan ist, im Monat Ramadan. Dann kannst du nicht fasten im Monat Dhul-Hijjah oder Shawwal. Ja? Das gleiche gilt auch andersrum. Was ist, wenn Ar-Rasul alayhi salatu wassalam aber keine Zeit festgesetzt hat? Gibt es eine bestimmte Zeit für La ilaha illallah, für diesen Gedenkspruch? Gibt es, natürlich gibt es besondere Zeiten wie morgens und abends oder nach den Gebeten. Da ist es wünschenswert, diese Adhkar zu sprechen. Aber stellen wir uns vor, jemand würde sagen, Jungs, Mittwoch sagen wir La ilaha illallah. Dann fragen wir ihn, Achi, warum denn Mittwoch? Mittwoch, Achi, das ist, wir sind eine Umma wasat, ja? Eine Umma der Mitte und Mittwoch ist die Mitte und deswegen, das ist etwas Besonderes und deswegen sagen wir La ilaha illallah immer Mittwochs. Sagen wir, Achi, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wir sollen La ilaha illallah immer Mittwoch sagen. Sag La ilaha illallah, wann du willst, aber leg keine feste Zeit für diesen Gedenkspruch. Warum denn nicht? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine feste Zeit festgelegt hat für dieses Gedenkspruch von La ilaha illallah. Sagt er, jetzt habe ich es verstanden. Kommt er wieder, unser Bruder, und sagt, Al-Hajj wird in Dhul-Hijjah gemacht. Wird in Dhul-Hijjah gemacht. Das Umdrehen der Kaaba 7 Mal. 7 Mal. Das ist eine Ibadah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. Es ist eine Ibadah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. Jungs, ich habe keine 4000 Euro für Al-Hajj. Wir haben einen Wasserturm hier. Und dann mit der Absicht werde ich den Wasserturm 7 Mal umrunden. Ich halte mich an die 7 Mal. Ich mache das in Dhul-Hijjah. Ich mache das so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Nur der Ort, also da kann ich jetzt nicht hin. Dann sagen wir ihm, Barakallahu fiek, wenn eine Ibadah an einem bestimmten Ort festgelegt ist oder abhängt, von einem bestimmten Ort abhängt, dann darfst du diesen Ort nicht ändern. Und das ist bei Al-Hajj und Umrah eben der Fall. Geht nur in Mekka. Geht nicht irgendwo anders. Und das Gleiche gilt andersrum, was? Was ist andersrum, ja? Wenn kein Ort festgelegt ist, darf man keinen. Wenn kein Ort festgelegt ist, darfst du keinen Ort erfinden. Kommen wir zurück zum Dhikr. Sagt der Bruder, wisst ihr was? Auf dem Berg, das ist sowieso immer das Allerschönste. Diese frische Luft dort. Und deswegen sagen wir, wir müssen Dhikr auf dem Berg, auf der Zugspitze machen. Warum gerade auf der Zugspitze? Ich habe nichts Höheres gefunden in Deutschland. Ja und? Das ist doch kein Grund dafür, eine Ibadah so zu erfinden. Ist das klar? Und deswegen, Barakallahu fikum, wer das nicht versteht, diese Voraussetzung, dass die Ibadah an sich von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam umgesetzt wurde. Dass die Ibadah mit einer bestimmten Anzahl umgesetzt wurde, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Reihenfolge. Das ist auch eine Voraussetzung. Stellen wir uns vor, da kommt jemand und sagt, wisst ihr was, ich fange erst einmal mit Sujud an und dann mache ich das Ganze rückwärts. Aber für Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ist immer dabei. Da sagen wir, das geht nicht. Warum? Weil die Reihenfolge so festgelegt wurde. Wer das nicht versteht, der versteht nie, was Bid'ah bedeutet. Wer diese Voraussetzung nicht verstanden hat, der wird in seinem Leben nie verstehen, was Bid'ah bedeutet. Und deswegen kommen immer die Leute, wenn wir sagen zum Beispiel, Maulid feiern ist eine Bid'ah. Oh, hasst den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Nach dieser Regel würde ja Abu Bakr as-Siddiq den Prophet sallallahu alaihi wasallam hassen und Umar ibn al-Khattab und Uthman ibn Affan und Ali ibn Abi Talib, alle Sahaba, ohne den Imam Abu Hanifa, ohne den Imam Malik, ohne den Imam Shafi'i, ohne den Imam Ahmad ibn Hanbal, die hassen alle den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dieser Regel. Wir sagen ganz im Gegenteil, wenn du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst, dann machst du nichts, was er nicht getan hat. Ist das klar? Sondern dann hältst du dich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Das war ein kleiner Exkurs, aber der wichtig ist, bei diesem Grundsatz, bei der Ibadah ist es genau umgekehrt, alle Handlungen sind grundsätzlich verboten. Erst wenn ein Beleg da ist, dass es eben erlaubt ist. Dies bedeutet, dass man nur die vorgeschriebenen Ibadah verrichten darf. Beispiel für weltliche Dinge, jede Pflanze, jedes Material ist grundsätzlich tahir und mubah, solange es nicht schädlich ist oder vom Gesetzgeber, also von Allah subhanahu wa ta'ala, verboten worden ist. Im Gegensatz dazu ist es dem Menschen nicht gestattet, Allah auf eigene Weise zu dienen, sondern nur in der vorgeschriebenen Art und Weise. Das habe ich ja erklärt. Sich beispielsweise Allah mit der Taufe zu nähern, ist ungesetzlich, also islamisch. Kann keiner kommen und sagen, ja, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ich lass mich jetzt taufen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, das ist keine Ibadah im Islam. Allah azza wa jal sagt, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen zu Gesetz gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Iyyakum wa muhdathati al-umur, also weh euch vor den neuen Angelegenheiten. Gemeint sind Neuerungen, die der Religion hinzugefügt werden, wie gesagt, in der Glaubenslehre oder in der Ibadah, also den gottesdienstlichen Handlungen. Dann geht's weiter, das Verbot, Gefäße aus Gold oder Silber zu verwenden. Also, grundsätzlich sind alle Gefäße erlaubt, außer sie sind aus Gold oder Silber. Was ist der Beleg dafür? Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. Trinkt nicht aus goldenen und silbernen Gefäßen und tragt keine Seide. Das gilt natürlich für Männer und nicht für Frauen, das mit der Seide. Denn diese Dinge sind für sie, die Ungläubigen, also im Diesseits und für uns im Jenseits am Tag der Auferstehung. Das ist ein Beleg, der belegt, dass diese eine Ayah, Allah hat für euch alles erschaffen, eingeschränkt wird und dass eine Ausnahme vorhanden ist, was? Gefäße aus Gold und Silber. Die dürfen wir nicht benutzen, um daraus zu trinken und um daraus zu essen. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte auch, man shariba fi ina'in min dhahabin aw fidda, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Wer aus einem Gefäß trinkt, das aus Gold oder Silber besteht, der schleppt in Wirklichkeit in seinem Bauch Feuer der Hölle mit. Das heißt, aus diesen beiden Ahadith lernen wir, Gefäße, die aus Gold sind und Gefäße, die aus Silber sind, dürfen wir nicht benutzen, um daraus essen und zu trinken. Dürfen wir sie für andere Sachen benutzen? Das werden wir gleich sehen. Und da sind die Gelehrten sich nicht einer Meinung. Wann die Verwendung von Silber und Gold doch erlaubt ist? Erlaubt ist nur, dass man ein Gefäß mit ein wenig Silber repariert. Du hast eine Kanne, die ist irgendwie kaputt und du willst sie reparieren. Wenn du sie nun reparierst mit wenig Silber, nicht die Hälfte der Kanne dann mit Silber, sondern wenig Silber, und du bist darauf angewiesen, du kannst ja keine neue leisten oder so, dann kannst du diese Kanne benutzen, auch wenn dann etwas Silber dran ist. Was ist, wenn ich sie mit etwas Gold repariere? Ist Verbot. Also das Reparieren ist nur erlaubt, wenn es Silber ist. Wenn es wenig Silber ist und man dies braucht. Also diese drei Eigenschaften müssen dabei vorhanden sein. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, oder andersrum, Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtete, als das Trinkgefäß des Propheten sallallahu alaihi wasallam gerissen war, hat er es mit einer Silberkette geflickt, also repariert. Also etwas Kleines, es war nicht so viel. Und deswegen, folgende Bedingungen müssen also gegeben sein. Die Stelle muss klein sein, denn dies ergibt sich aus dem Hadith. Warum? Weil er sagt ja, es war etwas gerissen, also war ja nicht ganz kaputt, die Hälfte weg. Und wir dürfen nur die Menge erlauben, die aus dem allgemeinen Verbot ausgenommen worden ist. Zweitens, der Riss muss mit Silber geflickt werden, nicht mit Gold. Drittens, man muss oder braucht, und das nennt man auf Arabisch Haja, man braucht es, man muss oder braucht dafür Silber. Wenn es mit einem anderen Material geht, so muss man ein anderes verwenden, weil Silber und Gold diesbezüglich grundsätzlich haram sind. Also wenn ich es nicht mit Kupfer machen könnte. Viertens, man darf nicht von der versilberten Stelle trinken. Andere sagen, es sei Makruh. Was war nochmal Makruh? Ja? Bitte? Nicht erwünscht. Nicht erwünscht, also? Also wenn du es machst, dann bist du davon bestraft. Genau. Also wenn ich es mache, werde ich nicht bestraft. Wenn ich es unterlasse, werde ich belohnt. Sehr schön. Dann sagt der Verfasser, Hafizallah, bekannterweise oxidiert Gold nicht und bekommt daher keine auffallende Schicht, die nach einer bestimmten Zeit anfängt zu riechen. Silber aber schon. Und Abdurrahman ibn Tarafa hat uns berichtet, dass die Nase seines Großvaters, Arfajah ibn As'ad, am Tag von Al-Kulab abgeschlagen wurde. Dann hat er sich eine Nase aus Silber als Ersatz genommen. Später hat das Silber angefangen zu riechen. Da ordnete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm an, eine Nase aus Gold anzubringen. Ja? Das heißt, wenn man es braucht, geht nicht anders. Ja? Dann kann man auch Gold benutzen, aber das ist dann in schwerwiegenden Fällen. Dieser Hadith ist ein Beleg dafür, dass es für einen Mann in dringenden Fällen erlaubt ist, Gold zu verwenden. Al-Imam an-Nawawi sagte, dass es über das Verbot, aus goldenen und silbernen Materialien zu essen und zu trinken, eine Übereinkunft gibt. Also, Ijma', Ijma', also Konsens. Dieses Verbot gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, da der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht hat. Es gibt eine schwache Ansicht, dass dies für Frauen im Gegensatz zu Männern erlaubt sei, so wie Seide. Aber das ist, wie gesagt, eine schwache Ansicht, weil es keinen Beleg dafür gibt. Jetzt ist die Frage, wie ich gesagt habe, dürfen wir außer das Nutzen dieser Gefäße für Essen und Trinken, für andere Dinge zu nutzen, ist es dann erlaubt aus Gold und Silber oder nicht? Wenn die Verwendung eines Behälters verboten ist, hat dies keinen Einfluss darauf, ob das Wasser darin Tahir oder Tahur ist. Ja? Wenn man den Wudu vollziehen will und dabei Wasser aus einem goldenen oder silbernen Behälter benutzt, stellt sich die Frage, ob er gültig oder ungültig ist. Und die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass die Gebetswaschung gültig ist, aber dass man mit dieser Tat gleichzeitig eine Sünde begangen hat. Und hier haben wir, ist eine Frage in Usulul Fiqh. Wenn etwas haram ist, wird dadurch der Gottesdienst ungültig oder nicht? Das bedeutet, stellen wir uns vor, jemand klaut eine Kleidung. Klauen ist ja was? Haram. Und jetzt betet er in dieser Kleidung. Ist sein Gebet gültig oder nicht? Da haben sich die Gelehrten, da haben sie verschiedene Ansichten. Und das gleiche gilt hier für Wudu. Gold- und Silbergefäße, daraus dürfen wir weder essen noch trinken. Wenn es verboten ist, Wudu daraus zu machen, wenn es haram ist, ist dann Wudu ungültig oder nicht? Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass die Gebetswaschung gültig ist, aber dass man mit dieser Tat gleichzeitig eine Sünde begangen hat. Es ist also haram, aber der Wudu ist gültig. Und das würde dann auch gelten, diese Ansicht, für denjenigen, der etwas geklaut hat und damit betet. Sein Gebet ist gültig, aber er bekommt eine Sünde, weil er geklaut hat. Diejenigen Gelehrten, die den Wudu für ungültig erklären, stützen sich darauf, dass der Wudu aus einer verbotenen Handlung entsprungen ist. Und deswegen ungültig ist. Du hast etwas benutzt, was haram ist, also muss entsprechend auch die Folge ungültig sein. Das ist die Argumentation. Aber die Mehrheit der Gelehrten bezieht sich auf diesen Hadith. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Wenn jemand von euch muhdith, was war ein muhdith nochmal? Ja, also er ist in einem unreinen Zustand. Also was muss er machen? Entweder Wudu oder Ghusl, je nachdem, was für ein Hadath, also was für ein Zustand der Unreinheit er hat. Also, wenn jemand von euch Muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Salah, also Gebet, nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Die richtigere Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, und zwar aus folgenden Gründen. Was war die Ansicht der Mehrheit? Dass Wudu gültig ist, genau. Erstens, die Person, die aus einem verbotenen Gefäß Wudu gemacht hat, hat den Wudu genauso gemacht, wie vom Gesetzgeber beschrieben. Der macht ja alles, was Allah Azza wa Jal ihm verlangt hat bei Wudu. Der Gesetzgeber hat nämlich einen erlaubten Behälter nicht zur Bedingung für die Gültigkeit des Wudu gemacht. Das ist keine Voraussetzung. Also weder im Koran noch in Sunna finden wir das. Zweitens, das Verbot bezieht sich nicht auf Wudu nehmen, sondern auf die Benutzung solcher Gefäße. Wenn das Verbot sich auf das Ausführen des Wudu beziehen würde, also wenn Rasul alayhi salatu wasalam gesagt hätte, macht kein Wudu aus Gefäßen aus Gold, dann würden wir sagen, okay, das ist ungültig. Aber das hat er nicht gesagt, sondern was hat er gesagt? Was sollen wir nicht machen mit den Gefäßen aus Gold? Nichts draus trinken oder essen. Aber weil sich das Verbot nur auf das Benutzen solcher Gefäße stützt, ist Wudu gültig. Ist das klar? Das dürfte nicht so kompliziert sein. Dann kam er zu einem anderen Punkt, und zwar Gold- und Silbergefäße zur Aufbewahrung. Also nicht um zu essen und zu trinken daraus, sondern einfach aufbewahren. Man will es in der Vitrine aufbewahren, als Verzierung, als Schmuck. Wenn man Gefäße aus Gold oder Silber geschenkt bekommt, darf man sie behalten und als Schmuck aufbewahren, denn das Verbot bezieht sich nur auf das Verwenden solcher Gefäße. Wo ist der Beleg? Der Beleg hierfür ist, dass Salama die Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem Silbergefäß aufbewahrt hat. Sie hat die Menschen mit den Haaren des Propheten sallallahu alaihi wasallam und mit der Erlaubnis Allahs geheilt. Dies beweist, dass das bloße Aufbewahren keine Sünde ist. Hier müssen wir natürlich innehalten und bezüglich der Haare des Propheten sallallahu alaihi wasallam reden, denn es gibt eine Menschengruppe, eine Gruppe von Menschen, die heutzutage durch das Land ziehen und sagen, hallo, willkommen, hier ist das Haar des Propheten, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Also sucht bitte Segen durch das Haar. Und sie belegen natürlich, dass das Tabarruk, also das Segen suchen durch die Haare des Propheten alaihi salatu wassalam, in der Sunna erwähnt wurde, zum Beispiel dieser Hadith. Da sagen wir, wir bestätigen, dass wir durch das Haar oder durch die Kleidung oder durch die Sachen des Propheten alaihi salatu wassalam den Segen suchen dürfen. Da gibt es keine unterschiedlichen Ansichten bei den Gelehrten. Nicht das ist das Problem. Was ist denn dann bitteschön das Problem? Wer sagt mir denn bitteschön, dass dieses Haar in dieser Kugel da das Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist? Habt ihr einen Isnad? Habt ihr eine Überlieferungskette? Ach, für was Überlieferungskette? Benutzt es doch einfach und das war's. Nee. Ich kann nichts annehmen an Aussagen oder an Sachen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie Haar, Kleidung und so weiter, nur durch eine authentische Überlieferungskette. Derjenige, der sagt, oh, das ist ja nicht so wild, also Hauptsache, das ist ein Haar und dann die viele Menschen sagen, das ist das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und damit gebe ich mich zufrieden. Ja, dann bitteschön, dann wenn schon, denn schon, dann sei konsequent genug und sag, ja, der Hadith, der hört sich gut an, der brauche ich auch nicht zu gucken, ob er sahih oder daif ist. Ist ja, sagen ja einige, er ist das, die Aussage, es ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also nehme ich auch. Das sagt kein Muslim, der etwas Wissen hat über Hadithwissenschaft. Deswegen sagen wir den Leuten, die dieses Haar des Propheten a.s. benutzt, das angebliche Haar des Propheten s.a.w. benutzen, ihr habt keine authentische Überlieferungskette. Hättet ihr eine authentische Überlieferungskette, würden wir das auch benutzen, um Segen bei Allah subhanahu wa ta'ala zu ersuchen. Aber ihr habt keine authentische Überlieferungskette und deswegen ist es kein Haar, das man benutzen darf. Ja. Gut. Nochmal zu dieser Angelegenheit. Also wir haben hier einen Beleg dafür, dass das Benutzen eines Gefäßes aus Silber erlaubt ist, wenn ich nicht was draus mache, wenn ich nicht draus trinke oder draus esse. Die Diskussion unter den Gelehrten, vielleicht ist das interessant. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, nein, du darfst nichts, weder essen noch trinken, noch irgendwie anders benutzen. Was ist der Beleg dieser Gelehrten? Wie argumentieren die? Ja? Genau, also sie argumentieren mit dem anderen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt nicht von den Gold- und Silbergefäßen essen und trinken. Ja gut, aber wie antworten die, wenn wir sagen, ja, aber hier redet er nur von Essen und Trinken? Wie antworten sie? Ein Beispiel. Allah Azza wa Jal sagt im Koran über die Kinder einer Ehefrau. Also du heiratest jetzt eine Ehefrau, die Kinder, eine Frau, die Kinder hat. Nicht von dir, von einer früheren Ehe. Allah Azza wa Jal erwähnt im Koran und sagt, also Rabaibukum, das ist Rabib oder Rabiba ist das Kind einer Ehefrau, die in euren Schößen aufgewachsen sind. Bedeutet was? Als du sie geheiratet hast, waren sie wie? Waren sie klein, oder? Bis aufwachsen bedeutet ja, sie sind Kinder und wachsen dann auf. So, die Frage, die sich nun stellt, was ist, wenn ich eine Frau heirate und ihre Töchter schon groß sind, keine Kinder mehr sind? Gilt dann nicht mehr, dass ich für sie Mahram bin? Also so, als ob ich ihr Vater wäre? oder gilt das nicht? Die Ulama sagen, nein, du bist trotzdem wie ihr Vater. Auch wenn sie erwachsen sind. Nicht nur, wenn sie Kinder sind und ich habe sie 10 Jahre und 15 Jahre und 20 Jahre lang erzogen. Nein, selbst wenn ich diese Frau heirate und sie hat erwachsene Töchter, dann müssen die trotzdem kein Hijab von mir tragen. Warum? Weil sie eben die Töchter der Ehefrau sind, also Rabibe, und deswegen gelte ich so, als ob ich ihr Vater wäre. So. Aber Allah Azza wa Jalla redete nicht von Erwachsenen, er redete von Kindern, also von denjenigen, die in euren Schößen aufwachsen. Da sagen die Ulama, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier das erwähnt, weil meistens, wenn man eine Dame heiratet, die Kinder noch klein sind. Meistens, nicht immer. Es gibt genug Fälle, in denen die Kinder erwachsen sind. Aber meistens sind diese Kinder klein. Und deswegen sagt man in Usul al-Fiqh, kharaja makhraj al-ghalib. Also es geht hier um, meistens ist das der Fall. Bedeutet nicht, dass wenn sie nicht klein sind, dass du dann nicht wie der Vater giltst. Also ich meine in Sachen Hijab, ja, und Mahram. Das gleiche sagen sie, so argumentieren wir hier. Wie argumentieren sie jetzt? Bezüglich der Gefäße? Ja, und wie argumentieren Sie, wie argumentiert man jetzt, wie bei dem ersten Fall, um zu sagen, nicht nur Essen und Trinken ist verboten? Ja? Sie sagen, genau, Sie sagen, Gefäße benutzt man meistens für was? Essen und Trinken. Und deswegen hat Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier nur Essen und Trinken. Er wird ja wohl nicht alles aufzählen. Sondern er hat hier Essen und Trinken benutzt. Nicht, weil er meint, nur Essen und Trinken ist verboten. Nein, sondern das ist das meiste, aber ansonsten ist alles andere auch verboten. Ja? Das ist eine Art und Weise der Argumentation, die natürlich, wie gesagt, im Koran vorhanden ist. Ja? Also wie gesagt, bei den kleinen Kindern, die bei dir aufwachsen, wenn du die Mutter heiratest von ihnen, dann bist du Mahram für sie, genauso wie wenn sie schon erwachsen wären. Aber wir sagen erstens, es gibt diesen anderen Hadith, der belegt, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Gefäße benutzt wurden, um nicht zu essen und trinken, sondern eben um etwas aufzubewahren zum Beispiel oder als Schmuck. Und zweitens, wir können nicht diese Regel immer benutzen, wenn es keinen klipp und klaren Hadith gibt oder einen Dalil gibt. Das heißt, zu behaupten, es wurde erwähnt, nur weil es so oft benutzt wird, um essen und zu trinken, reicht nicht aus. Du brauchst schon noch etwas, das diesen Beleg nochmal unterstreicht. Und somit verstehen wir, wie es zu unterschiedlichen Ansichten kommt, obwohl alle denselben Hadith benutzen. Aber sie verstehen ihn unterschiedlich anhand der Usul al-Fiqh-Regel. Und deswegen jemand, der keine Ahnung von Usul al-Fiqh hat, wird nie imstande sein, Urteile fällen zu können. Gut, dann würde ich mal sagen, belassen wir es bei dieser bei diesem Punkt, um insha'Allah dann das nächste Mal hier weiterzumachen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.